Erster, ein kluger Sohn hört auf seinen Vater. Ein dummer Mensch hört nicht auf Kritik. Zweiter, ein Mensch, der gut spricht, bekommt Gutes. Schlechte Menschen wollen Gewalt. Dritter, wer vorsichtig spricht, lebt sicher. Wer zu viel spricht, bekommt Probleme. Vierter, ein fauler Mensch wünscht sich viel. Er bekommt aber nichts. Ein fleißiger Mensch bekommt viel. Fünfter, ein guter Mensch hasst Lügen. Ein schlechter Mensch handelt unehrlich. Sechsten, Gutes schützt gute Menschen. Schlechtes schadet schlechten Menschen. Siebter, manche Menschen tun so, als wären sie reich. Sie haben aber nichts. Andere tun so, als wären sie arm. Sie haben viel. Achter, reiche Menschen müssen manchmal Geld zahlen, um sicher zu sein. Arme Menschen werden nicht bedroht. Neunter, das Leben guter Menschen ist hell. Das Leben schlechter Menschen endet. Zehnter, Stolz führt nur zu Streit. Wer auf Rat hört, ist klug. Elftes, Geld, das man schnell bekommt, wird weniger. Wer langsam sammelt, bekommt mehr. Zwölfter, langes Warten macht traurig. Ein erfüllter Wunsch ist wie ein Baum des Lebens. Dreizehnter, wer Gottes Wort nicht achtet, bekommt Strafe. Wer Gottes Regeln achtet, bekommt Lohn. Vierzehnter, der Rat eines Weisen gibt Leben. Er schützt vor Gefahr und Tod. Fünfzehnte, Klugheit bringt Freundlichkeit. Der Weg schlechter Menschen führt ins Unglück. Sechzehnter, ein kluger Mensch handelt immer mit Verstand. Ein dummer Mensch zeigt nur Dummheit. Siebzehnter, ein schlechter Bote bringt Unglück. Ein guter Bote bringt Hilfe. Achtzehnter, wer nicht auf Rat hört, wird arm und schämt sich. Wer auf Kritik hört, wird geehrt. Neunzehnter, ein erfüllter Wunsch macht glücklich. Dumme Menschen wollen nichts Gutes tun. Zwanzigster, sei mit klugen Menschen zusammen, dann wirst du klug. Sei mit dummen Menschen zusammen, dann bekommst du Probleme. Einundzwanzigster, schlechte Menschen haben Unglück. Gute Menschen haben Glück. Zweiundzwanzigster, ein guter Mensch gibt sein Erbe seinen Enkeln. Das Geld schlechter Menschen geht an gute Menschen. 23. Arme Menschen haben oft viel Essen von ihrem Feld. Aber manche Menschen sterben wegen ihrer Ungerechtigkeit. 24. Wer sein Kind nicht erzieht, liebt es nicht. Wer sein Kind liebt, erzieht es gut. 25. Ein guter Mensch hat genug zu essen. Schlechte Menschen haben Hunger.